Und die Obersten des Volks nahmen ihren Wohnsitz in Jerusalem, das übrige Volk warf das Los, um je einen von 10 hineinzubringen, dass er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohne, die übrigen 9 Zehntel aber in den Landstädten. Und das Volk segnete alle die Männer, die sich freiwillig entschlossen, in Jerusalem zu wohnen. Und dies sind die Häupter der Provinz, die in Jerusalem und in den Städten Judas wohnten, sie wohnten nämlich in ihren Städten, ein jeder in seinem Besitztum, Israel, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Nachkommen der Sklaven Salomos, in Jerusalem wohnten sowohl Judäer als Benjaminiten. Von den Judäern, Ataja, der Sohn Usias, des Sohnes Sachajas, des Sohnes Amajas, des Sohnes Sephatjas, des Sohnes Mahalalils, von den Nachkommen des Peres und Maseja, der Sohn Baruchs, des Sohnes Kolhoses, des Sohnes Hasajas, des Sohnes Adajas, des Sohnes Jojaribs, des Sohnes Sachajas, des Sohnes des Selaniten. Sämtliche Nachkommen des Peres, die zu Jerusalem wohnten, beliefen sich auf 468 kriegstüchtige Männer. Und dies sind die Benjaminiten, Salu, der Sohn Mesolams, des Sohnes Joetz, des Sohnes Pedajas, des Sohnes Kolajas, des Sohnes Maseias, des Sohnes Ithils, des Sohnes Jesajas und nach ihm Jibnia, zusammen 928. Joel, der Sohn Sichris, war ihr Aufseher. Und Juda, der Sohn Hasnuas, war über die Stadt gesetzt als Zweiter im Rang. Von den Priestern, Jedaja, Jojarib, Jachin, Seraja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Mesolams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs, der Fürst des Tempels Gottes und ihre Brüder, die den Dienst am Tempel besorgten, zusammen 822, und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amtsis, des Sohnes Sachajas, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malchias, und seine Brüder, Häupter von Familien, zusammen 242, und Amasai, der Sohn Asarels, des Sohnes Asais, des Sohnes Mesilemus, des Sohnes Immers, und ihre Brüder, tüchtige Männer, zusammen 128. Ihr Aufseher war Sabdil, der Sohn Hagedolims. Und von den Leviten, Semaja, der Sohn Hasubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Hasabjas, von den Söhnen Meraris, und Sabtai und Josabat, die über die äußeren Geschäfte am Tempel Gottes gesetzt waren aus der Zahl der Levitenhäupter, und Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, der Leiter des Lobgesangs, der das Danket zum Gebet anstimmte, und Bakbukja, der Zweite im Rang von seinen Brüdern, und Abda, der Sohn Samuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedituns, sämtliche Leviten in der heiligen Stadt, zusammen 284. Und die Torhüter, Akub, Talmon und ihre Brüder, die die Wache an den Toren hatten, zusammen 172. Und das übrige Israel, die Priester und die Leviten, waren in allen übrigen Städten Judas, ein jeder in seinem Erbbesitz. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel, und Zihar und Gispa waren über die Tempeldiener gesetzt. Und der Aufseher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis, des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michas, von den Nachkommen Asafs, den Sängern, für den Dienst am Tempel Gottes. Denn es war ihretwegen eine Verordnung des Königs ergangen, in dem den Sängern die Lieferung ihres Bedarfs für jeden einzelnen Tag fest zugesichert war. Und Petaja, der Sohn Mesesabeels, von den Nachkommen Seras, des Sohnes Judas, war der Bevollmächtigte des Königs in allen das Volk betreffenden Angelegenheiten. Und was die Dörfer auf ihren Feldmarken betrifft, so wohnten von den Judäern welche in Kirjat Arba und den zugehörigen Ortschaften und in Dibon und den zugehörigen Ortschaften und in Jekabzel und den zugehörigen Gehöften und in Jesua und in Molada und in Bethpelet und in Hazazual und in Birseba und den zugehörigen Ortschaften und in Ziklag und in Michona und den zugehörigen Ortschaften und in Enrimmen und in Zorea und in Jarmut, Sanoa, Adullam und den zugehörigen Gehöften, in Lachis und seinen Feldmarken, in Aseka und den zugehörigen Ortschaften. Sie hatten sich also niedergelassen von Birseba an bis zum Tale Hinnom hin. Und Benjaminiten wohnten von Geba an in Michmas, Aja, Betil und den zugehörigen Ortschaften, in Anatot, Nob, Anania, Hazor, Rama, Gittheim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lot und Ono, im Zimmer Atale. Und von den Leviten gehörten Abteilungen zu Juda und zu Benjamin.